Patrol, Paw Patrol, die Helfer auf vier Pfoten. Wenn jemand Hilfe braucht, sind sie sofort bereit. Ryder und die Fellfreunde helfen in Schwierigkeit. Marshall, Rubble, Chase, Rocky, Zuma, Sky sind mit dabei. Paw Patrol, Paw Patrol, wir helfen auf die Schnellen. Paw Patrol, Paw Patrol, wir sind sofort zu stellen. Kein Einsatz zu groß, keine Pote zu klein. Paw Patrol, fällt stets was ein. Ein Anruf reicht, wir sind bereit. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Whoa-oh-oh, Paw Patrol. Die Hunde Rocky, Rubble, Chase, Sky, Marshall und Zuma leben zusammen mit dem 10-jährigen Ryder in der Abenteuerbucht. In einer kleinen Stadt direkt am Meer. Jeder der Vierbeiner hat ein ganz besonderes Talent. Und gemeinsam ist die Pfotenpatrouille, die Paw Patrol, sofort zur Stelle, wenn jemand Hilfe braucht. Jake in der Klemme. Rubble und Marshall hatten sich vor den Fernseher gekuschelt. Und nun seht ihr ein weiteres Abenteuer von Apollo, dem Superhund. Ich liebe Apollo. Ich auch. Apollo ist der tollste Hund der Welt. Während die beiden sich auf ihre Lieblingssendung freuten, machte Chase mit seinem Freund Jake einen Ausflug ins Innere der Erde. Diese Höhle ist aber groß. Chase, wollen wir sie uns zusammen ansehen? Ruff, ruff, Licht! Sofort ging die Lampe an, die der Polizeihund in dem Rucksack auf seinem Rücken immer dabei hatte. Cool! Du hast recht, Jake. Die Höhle ist riesengroß und richtig spannend. Gut, gehen wir erstmal nach rechts. Der rechte Gang führte immer tiefer in die Höhle hinein. Schön, dass du mich begleitest. Wir sehen mal, wie weit wir da runterkommen. Jake, pass auf, das ist ganz schön steil. Keine Sorge, ich mach ganz langsam, Schritt für Schritt. Oh! Doch Jake stolperte, kugelte ein paar Meter weiter und blieb dann mit dem Bein zwischen zwei dicken Steinen stecken. Oh, ich krieg meinen Fuß nicht mehr raus. Das ist ein Fall für Chase. Aufgeregt versuchte Chase, Jakes Schuh aus dem Spalt zu ziehen. Autsch! Leider vergeblich. Das wollte ich nicht. Alles in Ordnung? Ja, alles gut. Aber der Fuß steckt fest. Ich krieg ihn nicht mehr raus. Wir brauchen die Helfer auf vier Pfoten. Ruff, ruff! Ryder, kannst du mich hören? Hallo? Ryder! Ryder spielte mit Rocky und Sky im Park, als sein Pawpad klingelte. Chase? Chase, Ryder? Hörst du mich? Ryder! Ryder konnte den kleinen Schäferhund kaum verstehen. Chase! So tief unten in der Höhle haben wir einfach keine gute Verbindung mehr. Keine Sorge, dann renne ich schnell zum Höhleneingang und rufe von dort aus Ryder an. Und nicht weglaufen. Sehr witzig, ich wünschte, ich könnte laufen. Ach so, stimmt ja. Bin gleich wieder da. Ruff, ruff. Ruff. So schnell er konnte, lief Chase hinaus ins Freie. Ruff, ruff. Au. Rocky und Sky hatten von all dem nichts mitbekommen und tobten über die Wiese. Gleich hab ich dich. Ich hab ich dich. Fang mich doch, fang mich doch. Rocky flitzte Sky hinterher. Achtung! Hopste über einen Baumstamm und prallte dabei gegen Ryder. Ah! Entschuldige, Ryder. Ich konnte einfach nicht mehr anhalten. Mach doch nichts. Ruff, ruff. Ryder, kannst du mich hören? Hallo, Chase. Jetzt kann ich dich viel besser hören. Wie läuft es denn so mit der Höhlenforschung? Gar nicht gut. Wir brauchen die Helfer auf vier Pfoten. Was ist passiert? Jake hat sich den Fuß eingeklemmt, ganz tief unten in der Höhle. Er hat Schmerzen. Ich krieg ihn allein nicht raus. Kein Problem, Chase. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Hab Geduld, wir sind gleich bei euch. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Wie immer, wenn Ryder sie rief, ließen die Freunde alles stehen und liegen. Auch wenn Rubble und Marshall dieses Mal ein bisschen zögerten. Aber was wird mit Apollo, dem Superhund? Du schaffst das, Apollo! Apollo war nämlich gerade dabei, eine kleine Katze aus einem riesigen Spinnennetz zu befreien. Wird Apollo dem Kätzchen helfen können? Hat er die rettende Idee? So spannend! Ich kann kaum noch hinsehen! Jetzt kommt, Fellfreunde! Wir kommen! Doch genau in diesem Moment pustete Apollo die Spinne einfach beiseite. Wow! Und brachte die Katze in Sicherheit. Und wieder einmal ist Apollo der Superhund der Retter, ein wahrer Held. Apollo hat überhaupt keine Angst gehabt vor dieser fetten einen riesengroßen Spinne. Ganz genau. Er ist ja auch der Hunde-Superheld. Na komm, die anderen warten schon. Aber Marshall stolperte über seine Pfoten und rutschte auf allen Vieren in den gläsernen Fahrstuhl hinein, in dem die anderen bereits warteten. Nichts passiert. Der Fahrstuhl fuhr los und brachte die Fellfreunde hinauf in die Zentrale. Unterwegs schlüpften alle in ihre Einsatzanzüge mit den Rucksäcken und Helmen. So waren sie auf alles vorbereitet. Nur die kleine Bulldogge sah dieses Mal ein bisschen anders aus als sonst. Rubble, du hast vergessen, deine Maske abzunehmen. Hab ich nicht. Hab sie extra aufgelassen. Dum, dum, dum, dum, dum, dum. Super Rubble ist hier, um zu helfen. Moment mal, wo ist Chase? Das ist es ja. Chase braucht unsere Hilfe. Er hat uns gerufen. Oh nein, ist ihm etwa was passiert? Chase geht es gut, aber Jake steckt in der Klemme. Wir kriegen das schon hin, auch wenn Chase nicht dabei ist. Die Helfer auf vier Pfoten und Superhund Rubble lösen jedes Problem. Ja, genau. Ryder schaltete den großen Bildschirm ein. Jake und Chase wollten gemeinsam die große Höhle erforschen. Jake hat sich den Fuß eingeklemmt und kommt nicht mehr raus. Rubble, ich brauche dich und deinen Presslufthammer, um Jakes Fuß aus den Felsen zu befreien. Rubble ist der Retter. Marshall, du nimmst bitte dein Notröntgengerät mit, damit wir uns vor Ort ansehen können, ob Jakes Fuß verletzt ist. Marshall, der Ruff-Ruff-Rettungshund. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Zuma, Rocky und Sky hielten in der Einsatzzentrale die Stellung, als die anderen sich jetzt auf den Weg machten. Ryder zu seinem Quad mit den dicken schwarzen Rädern, das unten in der Garage stand. Und Marshall und Rubble zu der großen Rutsche, die direkt zu ihren Fahrzeugen führte. Hintereinander sausten sie hinunter. Dann sprang Rubble in seinen Schaufelbagger und Marshall in das Feuerwehrauto. Es konnte losgehen. Die drei fuhren quer durch die kleine Stadt und nahmen dann die Straße, die direkt in die Berge führte. Chase wartete bereits vor dem Höhleneingang, als seine Freunde angefahren kamen. Na, dann wollen wir mal Jake aus der Höhle befreien. Ich lauf schon mal vor. Ich muss nachsehen, ob Jakes Fuß verletzt ist. Marshall, warte! Von den beiden Gängen musst du den rechten nehmen. Marshall? Aber der kleine Dalmatiner war bereits in dem linken Gang verschwunden. Rubble dagegen stand immer noch am Höhleneingang. Sag mal, Chase, du hast doch keine Spinnen in der Höhle gesehen, oder? Rubble hasste Spinnen. Nein, eigentlich nicht, jedenfalls keine großen. Kommt jetzt, das ist ein Fall für Chase. Na gut, wenn es sein musste. Marshall dagegen war schon tief in die Höhle vorgedrungen. Jake? Jake! Keine Sorge, Jake, ich bin gleich bei dir. Er bog in den nächsten Gang. Doch nur Chase wusste, wo Jake genau steckte und führte seine Freunde direkt dorthin. Jake ist dort unten. Marshall ist den falschen Weg gegangen. Gut, wir teilen uns auf. Rubble, du gehst nach rechts und suchst Jake. Vielleicht kannst du seinen Fuß befreien. Chase, wir machen uns auf die Suche nach Marshall. Ruff, ruff. Es dauerte nicht lange, bis Rubble Jake gefunden hatte. Rubble, hier unten! Halte durch, Jake! Ich hol dich da raus! Doch da gab es direkt vor ihm ein kleines Problem. Eines mit vielen Beinen. Hallo, Spinne. Brave Spinne. Rubble, alles in Ordnung? Ja, hier ist nur eine ziemlich große, unheimliche Spinne. Aber dann dachte Rubble plötzlich an Apollo. Für Rubble ist sie vielleicht unheimlich, aber für Super Rubble ist sie bloß eine niedliche, kleine Minispinne. Entschuldigung, Spinne. Er pustete die Spinne einfach zur Seite. Genauso, wie er das bei Apollo gesehen hatte. Ja! Ja, das hast du gut gemacht, Rubble. Du meinst Super Rubble. Ich bin nämlich genauso wie Superhund Apollo. Alles klar. Verstehe, Super Rubble. Super Rubble machte sich an die Arbeit. Presslufthammer! Mit Erfolg. Juhu, mein Fuß ist endlich wieder frei. Autsch! Er tut aber weh. Wir brauchen Marshall. Marshall, komm schnell! Aber wo steckte der bloß? Und was blinkte denn da an seinem Anzug? Oh, was war das? Oh, meine Hundemarke. Und wohin jetzt? Jack! Das war aber ziemlich unheimlich. Vielleicht bin ich falsch abgebogen. Was ist, wenn ich mich verlaufen habe? Marshall! Oh! Ryder! Du hast doch keine Angst, oder? Nein, ich habe in einer dunklen Höhle keine Angst. Wenn ihr dabei seid. Na kommt, Freunde, Jake braucht uns. Glücklicherweise kannte Chase den Weg genau. Die Helfer auf ihr Pfoten! Wir kommen um! Aber der kleine Dalmatiner hatte es wieder einmal ein bisschen zu eilig. Nichts passiert. Marshall, bitte mach ein Röntgenbild von Jakes Fuß, damit wir wissen, ob er gebrochen ist. Worauf wartest du? Röntgenbild! Marshall untersuchte den Fuß genau. Es ist kein Bruch zu erkennen. Der Fuß ist nur verstaucht, Jay. Dann hatte ich ja Glück. Marshall kann dir den Fuß verbinden. Ja, Verband kommt sofort. Der Feuerwehrhund hatte alles dabei. Und im Nu war Jakes Fuß fest bandagiert. Sieht gut aus. Kannst du mit dem Fuß auftreten? Keine Ahnung. Au! Nein, auf keinen Fall. Marshall! Der war wirklich auf alles vorbereitet. Krücke! Versuch's mal damit. Ryder drückte Jake die Gehhilfe in die Hand. Ja, vielen Dank, Marshall. Kein Problem. Also dann, Freunde, bringen wir Jake sicher hier raus. Ich gehe vor. Alle waren froh, als sie den Höhlenausgang erreichten. Wir haben es geschafft. Ihr Helfer auf vier Pfoten hat mir wirklich sehr geholfen. Ich danke euch. Wir sind froh, dass wir dir mit deinem Fuß helfen konnten. Hilfe holen ist nämlich ganz leicht, ein Anruf reicht. Also, einen Gefallen könnt ihr mir noch tun. Immer raus damit. Könnt ihr mich mitnehmen? Überhaupt kein Problem. Du kannst gern bei Marshall mitfahren. Los, rein mit dir. Super. Gemeinsam brachten sie Jake nach Hause in seine Berghütte. Nachdem sie auch den anderen Fellfreunden Bescheid gesagt hatten, zündeten sie vor der Hütte ein Lagerfeuer an und machten es sich dort gemütlich. Das tut richtig gut. Und mein Fuß tut auch nicht mehr so weh. Rubble, du warst heute ganz schön mutig. Was, wirklich? Ich meine, na klar war ich das. Oh ja, wirklich, das warst du. Ja, du bist eben ein echter Super-Rubble. Das war doch gar nichts. Spin, spin, spin. Spinne! Mit einem großen Satz sprang Rubble in Ryders Arme. Gut gefangen, Ryder. Guter Sprung, Super Rubble. Eigentlich ist jeder von euch ein Superhund. Und damit hatte Ryder wirklich recht.